Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 12, 2018, Episode 562, ausgezwitschert. Jawohl, Ron Gilbert verlässt Twitter. So sieht's aus. Das hat er bekannt gegeben auf Twitter. Yeah. Ja klar, ich meine, muss man ja machen. Ne? Er hat ja so ein eigenes Blog. Also zunächst mal, für den, der es noch nicht weiß, Ron Gilbert ist der Macher von Secret of Monkey Island, also von Monkey Island. Ja. Und hat in letzter Zeit ja auch wieder ein schönes Projekt, ein schönes Programm auf den Markt gebracht, auch für Android, für PS4 wird das jetzt erscheinen und für PC. Also fast jeder Plattform. Das nennt sich Thimbleweed Park und das macht wirklich total Laune. Das ist eines von den wenigen Spielen, die ich in einem Rutsch durchgespielt habe. Ja. Naja, über mehrere Tage, ja klar. Aber das ist richtig toll gemacht. Ja. Und so ist es eben dazu gekommen, dass Ron Gilbert auf Twitter aktiv wurde, ja, und naja, das hat dann auch Konsequenzen gehabt, nämlich das obligatorische Auseinandersetzen mit Trollen, ja, und natürlich das entsetzte Feststellen, dass die Social Network Szene im Allgemeinen ein riesiger Haufen gequirlte Kacke ist, ja. Das muss man mal ganz klar sagen. Und ich komme gleich nochmal dazu, das betrifft nicht nur Social Networks, dort wird es nur eben besonders sichtbar. Ja. Ja, und das ging ihm jetzt tatsächlich auf den Keks, ja, und deswegen ist er raus. Ja, hat also Twitter tatsächlich abgeschrieben und postet dort höchstens noch Links zu seinen Kommentaren, ja. Das heißt, so automatisch eben, ja. Er liest dort nicht mehr diese, Antworten, die Replies, ja. Sondern bleibt auf seinen Blogs. Zuerst hatte er dort auch die Kommentare deaktiviert. Ja. Mittlerweile hat er sie aktiviert, sodass man ihm wenigstens in seinem eigenen Blog noch Kommentare schreiben kann. Ich finde eigentlich, das ist eine gute Idee. Und das habe ich auch schon, ich glaube, letzte Woche war es erst, ja, angesprochen. Leute, es ist Zeit, um auf die Blogs, auf die eigenen Webseiten zurückzugehen, ja, denn von verschiedenen Seiten her sind die Social Networks tot, ja, also jetzt nicht, dass dort nichts mehr los ist, im Gegenteil, das wird sogar noch weiter steigen, da bin ich fest davon überzeugt, nur es ist nicht mehr vernünftig zu benutzen dort, ja. Das ist eigentlich ein Trend, der sich schon seit geraumer Zeit gezeigt hat. Aber dass der jetzt halt noch verstärkt wird, dadurch, dass zusätzlich zu diesem unglaublichen Geblubbere, was dort eben vorhanden ist, über das kann man wegsehen, ja, nun auch noch eine offene Zensur stattfindet, ja, von diesen Plattformen und damit ganz klar eine Meinungsrichtung vorgegeben wird, innerhalb derer allerdings die Trolle machen können, was sie wollen. Ja. Also von Gleichbehandlung kann man überhaupt nicht mehr sprechen. Ja. Und das verschärft natürlich genau dieses Problem. Und das sieht man in letzter Zeit, seit ungefähr einem Jahr, geht es dort so zu wahnsinnig zur Sache. Also ich weiß nicht, was da überhaupt noch für Regeln gelten. Twitter stellt zwar jedes Mal mehr Regeln auf, die aber anscheinend nur noch auf eine Richtung zählen. Die andere ist vollkommen außer Rand und Band und niemand unternimmt was dagegen. Ja, das ist sehr, sehr seltsam. Das Ganze wird dann natürlich noch weiter verschärft durch Berichte in normalen Medien, die ja von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, ja, die dann entsetzt sind, wenn dort jemand Tacheles spricht, ne? Somit werden halt im Prinzip auch oder wird die Grenze verwischt von dem einst beliebten Kritiker, ja, der bewusst etwa provokant über die Stränge schlägt, ja, und der wird einfach vermischt mit den normalen Trollen, die einfach nur Leute eben ärgern wollen oder Aufmerksamkeit haben wollen, weil sie sonst keine Freunde haben oder irgendwas, ich weiß nicht, ja, die Intention von Trollen ist ja immer schon lange hinterfragt worden, warum, was macht ein Troll aus überhaupt, ne? Und jetzt hat man eben diese Unterscheidung auch noch vermischt. Also im Prinzip müsste man jetzt sagen, solche Satireblätter wie Titanic sind eigentlich nur Trolle. Ja? Also es wird alles in einem Rutsch gemacht. Außer man hat natürlich eine Rechtsabteilung, dann kann man vielleicht auch noch dagegen vorgehen und sich noch ein bisschen abgrenzen. Das ist das nächste Problem. Ja? Als Privatperson kann man dort nicht mehr vernünftig agieren. Ja? Und das ist eben eine große Gefahr. Und deswegen, meiner Meinung nach, ein Revival der Blogs, ja, ein Revival der eigenen Webseiten, wo man das raushauen kann, was man möchte, ja, und die Konsequenzen dann eben tragen muss, ja, finde ich richtig. Und diese Social Networks, egal, Twitter, Google Plus, Facebook, ja, die können einmal, ja. Gut, ich will das jetzt nicht, ich schweife das schon wieder so ab, ja. Der Grund für Ron Gilbert jedenfalls war, dass er einfach diesem unsäglichen Geblubbere und dem Chaos und auch diesen, ja, wie soll ich sagen, er selbst sagt es vielleicht am besten, ja. Er wollte entfliehen eben, ja. Und er hat gesagt, dass seine Ad-Replies, da habe ich übrigens auch Probleme damit auf Twitter, ja, die Ad-Replies, ja, waren voll mit Leuten, die, Originalton, Scheiße abladen bei ihm, ja, und dann eben von ihm erwarten, dass er sich dazu auch noch äußert, ja. Und das sagt er ganz klar, schaut, interessiert mich nicht, okay? Und das war dann eben der Schritt, der mutig ist, ja? Und das hat mich aber auch zum Überlegen gebracht, ja? Warum sollte man überhaupt auf Social Networks aktiv sein? Ich meine, klar, es gibt natürlich Möglichkeiten oder Gründe, wenn man ja seinen Bekanntheitsgrad steigern will oder ähnliches, ja, und daraus vielleicht irgendwas, irgendeinen Nutzen ziehen will. Das mag vielleicht für einige kleine Unternehmen oder so vielleicht wichtig sein, ja, dass sie dort vertreten sind. Aber erstmal so als Privatperson, nö. Was interessiert mich eigentlich das ganze Gejammere, das ganze Chaos, was zum Beispiel bei Twitter zu finden ist? Bei Facebook bin ich ja ähnlich, aus eben denselben Gründen. Bisher habe ich mich eben auf Twitter konzentriert. Aber da frage ich mich langsam auch, macht es überhaupt noch Sinn, dort irgendwie zugange zu sein? Allgemein muss ich sagen, das Internet und eben die Social Networks sind da ein besonderer Anlaufstelle. Ja? Das Internet allgemein ist ein Hort für Querulanten und Trolle. Ja? Das muss man einfach so sehen. Und Bisher lief das eigentlich immer sehr, sehr gut ab. Man konnte die recht einfach ignorieren, indem man einfach auf diese Seiten zum Beispiel nicht gegangen ist von den Leuten. Wenn da zum Beispiel einer ist, der meint, er muss immer alles schlecht machen, was seiner Vorstellung eben nicht entspricht, dann muss man dort nicht hingehen auf diese Seite. Bei den Social Networks ist es so, da wird es halt manchmal auf dem Stream abgeladen und man sieht es dann auch tatsächlich. Leider ist es auch so, dass nicht wie früher bei den Social Networks, das war, man hat das gesehen von den Leuten, denen man folgt. Nein, leider gibt es jetzt immer sogenannte gesteuerte Feeds, ja, wo also Twitter und auch Facebook ja einen Artikel zeigt, wo die meinen, man würde sie gerne sehen wollen. So kann es dann eben, und passiert es leider sehr oft, dass man in seinem Feed Sachen sieht von Leuten, von denen man eigentlich überhaupt nichts wissen möchte. Ja, gar nichts wissen möchte. Ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, dass man auch seine schöne Filterbubble behalten kann. Die ist nämlich ganz, ganz wichtig für, auch für das soziale Umfeld. Ja. Jetzt sagt ihr, Moment mal, wie in der Filterblase leben, das soll gut sein? Ja, weil der Mensch ist so konzipiert, dass er in seiner Filterblase lebt, in seiner Realität lebt. Genau, und diese Realität wird bestimmt von Leuten, die man auch selbst, wo man auch selbst kontrollieren kann, ja, ja, das sind die Leute, mit denen ich mich umgeben möchte, ja. Und nicht etwa andere Leute, die einem aufgezwungen werden. Also stellt euch mal vor, ihr geht im echten Leben, sitzt ihr an einem Tisch oder ihr seid daheim in der Wohnung und auf einmal kommen irgendwelche wildfremden Leute zu euch in die Wohnung und erzählen euch ihre Lebensgeschichte, die euch überhaupt nicht interessiert. Vielleicht doch, ja, dann ist ja alles okay, aber auch vielleicht nicht. Vor allem, man muss ja erstmal auswählen können, ja, von vornherein, ja, was einen möglicherweise interessiert oder nicht. Ja. Und so sucht man sich eben auch seinen Bekanntenkreis zusammen. Gut, manchmal ist es ein bisschen fließend, ja, aber trotzdem, so ist das. Wer eben jetzt zum Beispiel komplett andere Ansichten hat, ja, wie sagt man, also die zwei werden bestimmt keine Freunde mehr. Ja, ja, das hat einen guten Grund. Wenn man die nämlich zusammen dann in den Raum sperrt, was gibt's denn dann? Ja, früher hat man gesagt, ja, Mord und Totschlag. Heute würde das zensiert werden, ja. Also sagt man heute, da gibt's ungutes Blut. Ja, ist das auch schon wieder verboten? Na, egal. Auf jeden Fall, die Leute verstehen sich schon, dann gibt's Reibereien, Auseinandersetzungen, die dann auch noch zu allem Überfluss öffentlich ausgetragen werden. Und genau das ist eben das Problem. Deswegen ist es gut, wenn man in seiner Filterbubble lebt, dann gibt es nämlich auch nicht diese Auseinandersetzung. Das heißt nicht, dass man jetzt den Blick verschließen soll nach außen, aber das heißt, dass man sich auch in eine gewisse in ein gewisses Schutzsystem begibt, ja, wo man selbst auch noch sich wohlfühlt. Ja. Ich kann es nur immer wieder sagen, wenn ich zum Beispiel, Rockmusik hasse, dann gehe ich nicht auf ein Rockfestival. Ja, ist doch klar. Jetzt stellt euch mal vor, ich werde gezwungen, zum Rockfestival zu gehen. Was erwarten die Leute dann von mir? Dass ich dann hingehe und sage, ja, tolle Musik oder so. Nee, ich sage dann, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, okay, und dann gibt's Ärger, gewaltigen Ärger, weil die Leute sind dann auch nicht begeistert, ne, was kommt denn der hierher und sagt dann hier, ne, unsere Musik ist Mist, ja, genauso gut umgekehrt, ne. Ein Heavy-Metal-Fan schicke ich auch nicht unbedingt auf ein Techno-Konzert, ja, auf ein Techno-Rave, der wird vielleicht auch nicht so begeistert sein, wird, was der vielleicht dann macht, ist sich dann die Hucke vollsaufen, ne. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, man sollte zumindest mal eine Möglichkeit haben, sich in etwa so seine Freunde auch auszusuchen, seine Bekannte auszusuchen, das ist ganz klar. Ja, Und deswegen wird es eben zunehmend schwerer, wegen diesen Feeds, die eben gesteuert werden von diesen Unternehmen, da Reibereien von Anfang an zu vermeiden. Ja. Es ist ja auch Vernunft, ja, mit soll ja auch Vernunft damit einhergehen, wenn man jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt dort nicht hin, weil ich weiß, das würde zu Reibereien führen. Ja, und ich finde das ganz okay. Es ist fair. Auch für diejenigen, die dann dort sind, die haben auch nicht verdient, dass da einer auftaucht, der dann eben alles schlecht macht. Ja, nur weil er angepisst ist. Ja, also, das ist auf jeden Fall eine ziemlich große Geschichte. Das ist nicht nur beschränkt auf die Social Networks, dort fällt es aber, wie gesagt, hauptsächlich auf. Allerdings auch in Kommentaren, ich bin zum Beispiel oft bei Heise unterwegs, ist ja eine Technikplattform. Ich weiß nicht, was dort diese Technik-Paranoiker zu suchen haben. Ja, das ist wirklich ganz, ganz schlimm und ganz, ganz nervig. Bei jedem Post zu neuen Technologien, ja, kommen dieselben Mauler, ja, die Leute diskreditieren, beschuldigen, verunglimpfen, ja. Ich weiß nicht, da ist auch so eine Sache, sind das jetzt Trolle oder sind die einfach nur wirklich so dumm? Ja, oder sind die wirklich paranoid gegenüber so neuen Entwicklungen? Ja. Was ich dort für Sachen lese, zum Beispiel über die Smart-Home-Dinger. Ich meine, wer diese Smart-Home-Sachen wie Google Home oder Alexa oder sowas nicht mag, das ist ja alles wunderbar, kein Problem. Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Der muss sich damit nicht auseinandersetzen, weil er sich das Teil nicht kauft und fertig. Ja? Stattdessen gehen die auf Heise und jeden Artikel, wo dann was mit Smart-Home zu tun hat, vor allem Google Home, ja, gehen die da drauf, was für Idioten kaufen sich denn Scheiß eigentlich? Oder wie gehirnamputiert muss man sein, sich so eine Wanze in die Wohnung zu holen? Und lauter solche Sachen, ja. Ich muss mal sagen, wie gehirnamputiert kann man eigentlich sein, auf eine Technik-Webseite zu gehen, um über etwas zu maulen, das man selbst gar nicht hat? Wo ist denn da der Sinn drin? Ja? Ich verstehe das nicht so ganz. Da ist doch eigentlich die Vermutung nahe, dass man dort eigentlich nur hingeht, um Stunk zu machen. Ja? Und das ist eben ein großes Problem im Internet allgemein. Ja, die Leute voll, also das sind diese Querulanten, die ich angesprochen habe, und Trolle eben, ja. Die sich einen Spaß daraus machen, immer ihre Meinung zu jedem Scheiß zu äußern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich immer wieder gerne beim alten Zitat, ja, angelangt, ja. Also, dass jeder hat ja sein Recht, seine Meinung zu äußern, aber man muss es nicht unbedingt tun, ja, wenn man keinen Grund dazu hat, sage ich mal, okay? Ja? So ist es. Dieter Nuhr hat da was Schönes gesagt, aber das lasse ich jetzt mal. Ne? Genau. Ja, so ist das. Interessant ist übrigens auch, wenn Leute wie Donald Trump ihre Meinung äußern. Die Reaktionen sind dort viel, viel besser als das Geschreibsel von einem Donald Trump. Ja? Die Reaktionen sind faszinierend. Manchmal würde ich mir gerade wünschen, der würde zum Beispiel Kryptographie, also Verschlüsselung auf Computern anprangern. Vielleicht sogar darauf hinarbeiten zu verbieten. Ja, so Sprüche zum Beispiel wie, wir müssen darauf achten, um Amerika zu schützen, dass wir Kryptographie für Privatleute grundsätzlich verbieten. Bumm. Warum ich das gut finden würde, wenn er das sagen würde? Weil genau das Gegenteil dann passieren würde. Und vor allem würden dann endlich mal ein paar Wissenschaftler aufwachen und würden genau das Gegenteil sagen. Denn es muss immer das Gegenteil gesagt werden von dem, was Trump eben anführt. Jetzt hat Trump ja zum Beispiel die Computerspiele ausfindig gemacht als mögliche Gefahrenquelle wegen diesen schlimmen Amokläufen an Schulen, ja, und der hat jetzt die Computerspiele im Visier. Die Computerspiele sollen schuld sein, ja, nicht etwa die Waffen, die Computerspiele. Und just kurz danach kommt eine Studie heraus, die Gewalt in Computerspielen nicht als das Problem sieht für irgendwas. Ja, gewalthaltige Computerspiele machen nicht aggressiv. Das ist ein Fazit von dieser Studie. Früher wurde das immer ganz anders, da wurde das immer ganz anders gesagt. Da hat man sogar tendiert zu sagen, ja, so diese gewalttätigen Computerspiele, die sind tatsächlich schwierig. Ich habe das ja schon immer angezweifelt, dass das der Fall ist. Ich fand das eigentlich immer zumindest von meiner Seite aus sehr beruhigend. Ja, wenn man hier seine Aggression im Computerspiel ablassen kann, muss man sie nicht in der realen Welt ablassen, das ist ganz klar. Ne? Also wunderbar. Nur, das war kaum salonfähig, das zu sagen. Ja? Jetzt ist es salonfähig, weil Donald Trump das Gegenteil sagt. Also immer wieder super. Also wenn der sagen würde, hier jetzt die Verschlüsselung muss verboten werden, ja, dann würden sich alle möglichen Seiten einsetzen, damit die Verschlüsselung nicht verboten wird. Generell nicht verboten wird und damit sichergestellt wird, weil das ist ja auch so ein Wackelkandidat, ja, so ähnlich wie bei Computerspielen, ne? Also ja, man will die nicht verbieten, aber nein, Verschlüsselung, ne, da muss schon drauf geachtet werden, ja, weil Terroristen und so können ja auch verschlüsseln, ne? Das ist so schlimm, ne? Ja, auf jeden Fall ist das möglicherweise dann, wäre das dann möglicherweise sogar positiv für die Verschlüsselung, wenn er das sagen würde. Ja, hier finde ich endlich mal eine vernünftige Studie. Mir egal, ob Trump das, was Trump gesagt hat, ja, interessiert mich überhaupt nicht. Überhaupt finde ich, wie in Deutschland achten wir viel zu sehr drauf, was Trump sagt. Ja? Überhaupt, was die Amerikaner sagen. Das war schon vor Trump so. Was interessiert mich, wenn Obama am Furz lässt? Ja? Da stimmt doch was nicht. Ne? Aber egal. Die aggressiven, gewalttätigen Computerspiele, ja, haben eben keine Auswirkungen auf die Psyche der Probanden gehabt. Damit reiht sich diese Studie ein in viele andere Studien, die ähnliche Ergebnisse haben. Nur wurden die eben nicht gerne so nach außen rausposaunt, vor allem nicht in der Presse, ja, weil es war ja nicht so, es war ja nicht so gut zu sagen, irgendwie, die sind nicht schuld. Da muss ja was anderes schuld gewesen sein. Da müsste man ja weiter rumstochern. Jetzt geht's allerdings, ne? Jetzt geht's allerdings. Und damit sollte vielleicht jetzt bald mal mit diesem Vorurteil aufgeräumt sein, dass Computerspiele irgendwie da einen massiven Einfluss hätten oder so. Kommt wohl immer darauf an, welche Studie gerade finanziert, von wem finanziert wird. Vorher wurde es ja immer von den Leuten finanziert, die gerne gewollten, ja, dass man hier eine Verbindung zwischen Aggression und Computerspielen findet. Ja? Und jetzt, nach dieser Aussage von Trump, ist es vielleicht so, dass mehr Studien in Auftrag gegeben werden, die herausfinden sollen, ne, dass es eben keine Verbindung gibt. Ich bin allerdings auch tatsächlich der Meinung, dass es da keine Verbindung gibt. Gut, lange hier wieder rumgelabert bei diesem Thema. Ganz kurz deswegen auch, ich habe ein kleines Video gestern gepostet, und zwar über Neverwinter. Dort läuft ja die Kampagne, die dürfte allerdings jetzt schon, glaube ich, rum sein. Oder in den nächsten Stunden, ja, wenn der Podcast online ist, wenn der Netcast online ist, dann ist diese Kampagne auch rum, ja, leider. Diese Call to Arms, ja, Storm of the Keep, gar nicht schlecht von der Story her, ja, gut, Story von dem Setup her, ja. Da kommt nämlich der Blackdagger wieder zurück, ja, Captain Blackdagger, der schon in dieser Piraten-Instanz da, in dem Piraten-Dungeon wurde er gelegt, und da kommt er jetzt wieder zurück, von den Toten auferstanden, Ja, und da muss man den bekämpfen. Wie immer, die Call to Arms ist eine ganz schnelle Sache, geht eigentlich ruckzuck. Und man kann da einiges sammeln, das man wieder eintauschen kann in andere Geschichten, in Aufwertungsdinger. Ich habe mir zum Beispiel das, Holzbein geholt. Also mein Char, mein süßer Char, der kann jetzt, der läuft jetzt mit dem Holzbein rum. Eiei. Arr. Ja, muss es sein. So, ich trinke hier im Hintergrund eine Mischung zwischen Kaffee und Cola. Also abwechselnd Cola und Kaffee. Nein, ich habe kein Koffeinproblem. Nein, wirklich nicht. Ich habe kein Koffeinproblem. Nein, kann ich noch einen Kaffee haben? Smart Home. Ich habe es eben schon mal angesprochen. Ja, ich sag's wieder. Smart Home. Smart Home. Ne? Habt ihr schon eure Sachen ausgepackt, um jetzt hier zu sagen, ja, aber das ist ja die totale Überwachung. Ja, die totale Überwachung. Nein, könnt ihr gleich wieder vergessen. Ja. Smart Home, die Waschmaschine mit Wi-Fi, kommt bald zu mir nach Hause. Das steht fest. Ich weiß nur noch nicht genau, welches Modell. Es steht momentan Hoover im Raum und LG. Ja. Beide Versionen zumindest mal mit einer Kontrolle. Ich kann also per Smartphone abfragen, wie weit der Waschvorgang ist. Für mich ist das recht interessant. Je nach Modellmaschine kann ich dann auch sogar den Waschvorgang pausieren beziehungsweise auch anstoßen, ja, starten. Das ist schon ein bisschen abstrakter und wird wohl auch nicht sehr häufig genutzt werden. Aber die Kontrolle ist schon ganz gut und ich habe ja Hoffnung, dass vielleicht auch da eine Verbindung dann irgendwann kommt, zum Beispiel mit Google Home, dass ich schon Google Home abfragen kann, wie lange läuft die Waschmaschine noch und man sagt mir das. Das wäre natürlich das Nonplusultra. Jetzt muss ich dann das Handy rausholen, gucken. Ja. Und das ist aber auch schon mal eine Verbesserung. Ja. Gut, da, also wird es akut werden nächsten Monat, aller Wahrscheinlichkeit nachher. Ich werde euch dann natürlich auch darüber berichten. Ja. Auf jeden Fall. Wie die Einrichtung klappt, denn die beiden Waschmaschinen, also die beiden Modelle, wo drei Modelle, die eigentlich in Frage kommen, werden über Wi-Fi verbunden, damit es einfach geht über NFC, ja, das heißt NFC, Smartphone wird drangehalten und dann wird die Einrichtung begonnen, da bin ich mal sehr gespannt. Das Modell von Hoover hat da sehr, sehr schlechte Bewertungen bekommen, also ich glaube, das ist die schlechteste App, bisher, die ich da gesehen habe, viel besser als die von LG, aber auch nicht. Von daher erwarte ich mal, dass es ein großes Chaos gibt. Aber ich muss auch sagen, vielleicht kommt es auch daher, weil dort eben, das sind normale Geräte, das heißt, normale Nutzer sind dort. Ich habe oft schon gemerkt, dass dann die Bewertungen schlechter werden, wenn man normale Benutzer anspricht, weil oft erkennen noch nicht mal die Leute die grundlegenden Abläufe bei so einem Smartphone. Die halten das Smartphone hin und wenn es da nicht funktioniert, dann ja, war es das. Dann gibt es eine Ein-Stern-Bewertung. Dabei hätten sie vielleicht nur noch mal NFC die Funktion erstmal einschalten müssen im Handy. Ja? Weil das ist nämlich bei vielen Handys standardmäßig deaktiviert. Und dann hätte es vielleicht auch geklappt mit dem Verbinden. Oder gerade mit den Routern, wenn man da ein einigermaßen sicheres Netz aufgebaut hat, manchmal kriegt man es ja auch aufgesetzt, ja, dann muss man jedes Gerät einzeln erlauben erstmal, dass das dann keine Verbindung aufbauen kann. Selbst wenn man die richtigen Daten eingibt, dürfte eigentlich klar sein. Da habe ich auch schon oft geflucht deswegen, aber das ist halt der Preis, ne, von einem einigermaßen sicheren Netzwerk. Jo. Leider gibt es noch was Trauriges diese Woche, und zwar Stephen W. Hawking ist gestorben. Der größte Wissenschaftler unserer Zeit, kann man glaube ich schon sagen. Er hat sich mit Problemen beschäftigt, die selbst bei Wissenschaftlern oft eine ganze Reihe über den standen, ja, über diesen Denkweisen, die sie selbst angewendet haben, ja. Von daher hätte man eigentlich gedacht, eine Normalperson würde da überhaupt nicht angesprochen werden von so einem Wissenschaftler. Und das war genau das Gegenteil der Fall. Durch seine bekannten Publikationen, zum Beispiel Eine kurze Geschichte der Zeit, hat Stephen W. Hawking selbst bei normalen Menschen, normalen Sterblichen, ja, für Furore gesorgt, weil er es geschafft hat, Sachen zu erklären, nahezubringen, so, dass sie auch spannend waren. Vielleicht hat es nicht jeder verstanden, aber sie waren zwar spannend für die Menschen, die das gelesen haben. Und das können nur sehr, sehr wenige. Vor allem Leute, die eben so, wie soll ich denn sagen, so intellektuell weit vorne sind. Ja. Das ist schon eine große Geschichte. Aber bevor ich jetzt hier so viel Quatsch, ja, über eine Person, die man eben schlecht beschreiben kann, wenn man selbst nicht zum Beispiel mal den getroffen hat oder so. Ja. Da habe ich dann lieber mal auf das lustige Video der Woche verzichtet und habe stattdessen ein Video verlinkt von Harald Lesch. Der hat nämlich noch was viel Vernünftigeres zu sagen zu dem Stephen Hawking. Und ich denke, er kann das besser. Und in diesem kurzen Video, dauert nur etwas über 6 Minuten, werdet ihr dann vielleicht am Schluss verstehen, warum das auch so ein großer Verlust für die ganze Forschung ist in diesem Bereich der theoretischen Physik auch. Ja. Und warum das eine große Sache ist für die Menschheit. Ja. Mhm. Und ziemlich traurig. Damit sind wir am Ende der Rios Wochen. Es ist immer blöd, wenn man so eine Meldung am Ende dann hat, ja, aber der Mann war mir einfach zu wichtig, als dass ich es einfach unter den Teppich kehre. Ja. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, auf jeden Fall, ja, und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, gerne bei YouTube auf The Netcast, das ist, so heißt der Channel dort könnt ihr die loswerden. Und Links und Informationen findet ihr unter wochensicht.thenetcast.com, wochensicht.thenetcast.com. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.